Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are in 1 Peter 2 and verse 9. Wir sind bei 1. Petrus 2, Vers 9. In the wonderful Passion Translation. In der wunderbaren Passion-Übersetzung. So, look what it says here. Schau, was hier steht. But you are God's chosen treasure. Ihr aber seid Gottes auserwählter Schatz. Priests who are kings, a spiritual nation. Priester, die Könige sind, ein geistliches Volk. Set apart as God's devoted ones. Das als Gottes Hingegebene abgesondert ist. Let's focus on the first part. Konzentrieren wir uns auf den ersten Teil. You are not only God's treasure, but you're God's chosen treasure. Du bist nicht nur Gottes Schatz, sondern du bist Gottes auserwählter Schatz. You know, I immediately, when I read this, I think of the parable that Jesus told. Wenn ich das lese, muss ich sofort an das Gleichnis denken, das Jesus erzählt hat. You remember that Jesus told the parable of the kingdom? Erinnerst du dich daran, dass Jesus das Gleichnis vom Reich Gottes erzählte? A man found a treasure in the field. Ein Mann fand einen Schatz im Feld. That's how the kingdom of God is, Jesus said. So ist es mit dem Reich Gottes, sagte Jesus. Then he said that man sold everything to buy that field. Dann sagte er, der Mann verkaufte alles, um diesen Acker zu kaufen. Isn't it interesting that most people I ever heard talk about this parable? Ist es nicht interessant, dass die meisten Leute, die ich je über dieses Gleichnis habe sprechen hören? They said, if you want the kingdom of God, you've got to sell everything to get it. Sie sagten, wenn du das Reich Gottes willst, musst du alles verkaufen, um es zu bekommen. I am not so sure that this is what Jesus meant. Ich bin mir nicht so sicher, dass Jesus das gemeint hat. And I'm telling you why. Ich sage dir warum. Because he is not the treasure in the field. You are the treasure in the field. Weil nicht er der Schatz im Feld ist. Du bist der Schatz im Feld. And I'll tell you why I believe that. Ich sage dir, warum ich das glaube. Because when Jesus talked about the parable of the kingdom, about the seeds that were sown into the field, als Jesus das Gleichnis vom Reich Gottes erzählte, von den Samen, die in den Acker gesät wurden, and then the enemy came and he sowed the weed, dann kam der Feind und säte das Unkraut. What did Jesus say? Was sagte Jesus? He said the field is the world. Er sagte, der Acker ist die Welt. And he said, and the good seed is the sons of the kingdom. Und er sagte, und die gute Saat sind die Söhne des Reiches. Now if the field in the kingdom here is the world, wenn der Acker im Königreich hier die Welt ist, and the treasure is Jesus, und der Schatz Jesus, Jesus is not from this world. Jesus ist nicht von dieser Welt. See, I believe the treasure is us. Ich glaube, der Schatz sind wir. You didn't give everything for Jesus. God gave everything he had for you. Du hast nicht alles für Jesus gegeben. Gott hat alles, was er hatte, für dich gegeben. So the father looked at the field, the world. He saw you as his special treasure. Der Vater schaute also auf das Feld, die Welt. Er schaute dich als seinen besonderen Schatz an und sagte, and he said, I'm going to sell everything I have, my only son, I'm going to buy the field so I can have this treasure. Ich verkaufe alles, was ich habe, meinen einzigen Sohn, ich kaufe den Acker, damit ich diesen Schatz haben kann. And this is here what the Bible says. Genau das sagt hier die Bibel. You know, I am really convinced that we are much more special and precious to God than we realize. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir für Gott viel spezieller und wertvoller sind, als wir es realisieren. But you know, the devil always wants to convince us that we are nothing, that we are nobodies. Aber der Teufel will uns immer wieder davon überzeugen, dass wir nichts und niemand sind. Look. Schau. Before we were saved, we were already precious to God. Isn't that incredible? Bevor wir gerettet wurden, waren wir schon für Gott wertvoll. Ist das nicht fantastisch? I mean, he gave his life for us because he considered us so precious. Er hat sein Leben für uns gegeben, weil er uns für so wertvoll hielt. Now, we didn't live like we were precious. Wir lebten nicht so, als wären wir wertvoll. We didn't behave like we were special towards him. Wir haben uns ihm gegenüber nicht so verhalten, als wären wir etwas Besonderes. But we were. That's why he gave his life for us. Doch wir waren es. Deshalb hat er sein Leben für uns gegeben. Do you remember Romans chapter 5 verse 8? Erinnerst du dich an Römer Kapitel 5 Vers 8? God showed his love towards us. Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen. That he gave his son for us. Dass er seinen Sohn für uns gab. While we were still sinners. Als wir noch Sünder waren. It's hard for us to grasp that even the sinner is precious to God. Es ist für uns schwer zu begreifen, dass selbst ein Sünder für Gott wertvoll ist. But the Bible says God has no desire that the wicked perishes. Die Bibel sagt, Gott hat kein Verlangen danach, dass der Gottlose zugrunde geht. Paul says to Timothy that we should always pray because God wants all people to be saved. Paulus sagt zu Timotheus, dass wir immer beten sollen, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. You know, the devil will constantly try to convince us that we have no worth. Der Teufel wird ständig versuchen, uns davon zu überzeugen, dass wir keinen Wert haben. So you will experience as much of God as you understand that you have been made worthy. Du wirst so viel von Gott erleben in dem Maße, wie du verstehst, dass du würdig gemacht wurdest. Because people who don't understand how precious they are to God, Menschen, die nicht verstehen, wie wertvoll sie für Gott sind, they never have the faith to receive anything from him. Haben nie den Glauben, etwas von ihm zu empfangen. So all day long the devil is trying to convince us that we are worthless. Den ganzen Tag lang versucht der Teufel, uns davon zu überzeugen, dass wir wertlos sind. But no. Aber nein. Here Peter is telling us we are God's chosen treasure. Petrus sagt uns hier, dass wir Gottes auserwählter Schatz sind. So first of all, we are a treasure. Secondly, he has chosen us. Wir sind erstens ein Schatz und zweitens hat er uns auserwählt. Do you know there is a beautiful verse in 1 John chapter 15? No, not in 1 John, in the Gospel of John chapter 15. Es gibt einen wunderschönen Vers im Johannesevangelium Kapitel 15. That I must have quoted hundreds of times before I stepped on a pulpit to preach. Den ich bestimmt schon hunderte Male zitiert habe, bevor ich auf eine Kanzel stieg, um zu predigen. You know, before I got up there to preach and I struggled with thoughts of who am I, who am I, who am I to stand in front of so many people. Bevor ich auf die Kanzel stieg, um zu predigen, kämpfte ich mit der Frage, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, dass ich vor so vielen Menschen stehen soll? I quietly bowed my head. Ich senkte leise meinen Kopf. And I said, und ich sagte, Jesus, you said that I have not chosen you, but you have chosen me. Jesus, du hast gesagt, dass nicht ich dich erwählt, sondern du mich erwählt hast. So that I will go and bring much fruit. Damit ich gehe und viel Frucht bringe. So Lord, I'm gonna get up there now and I'm gonna be very fruitful. Also Herr, ich werde jetzt da raufgehen und viel Frucht bringen. Not because I have chosen myself. Nicht weil ich mich selbst erwählt habe. But because you have chosen me. Sondern weil du mich erwählt hast. So today you remember two things, please. Denke heute bitte an zwei Dinge. You are a treasure. Du bist ein Schatz. And you have been chosen by God. Und du wurdest von Gott auserwählt. Remember that. Denke daran. See you tomorrow. Bis morgen.